Abends in der Kreativwirtschaft treffen sich Name Gast 1, Name Gast 2, Name Gast 3. Mein Name ist Jan Jursa, ich bin euer Gastwirt hier in der geselligen Kreativwirtschaft. Willkommen zur Folge AKW Alpha. Unsere Themen für die heutige Sendung sind Thema 1, Thema 2, Thema 3. Und dann gibt es ja noch das Thema des Monats. Diesen Monat ist es, mal sehen, was da kommt. Darum geht es in den nächsten 30 Minuten hier bei Abends in der Kreativwirtschaft. Okay, seid ihr alle bereit? Dann mal los. Die treiben es noch so weit, dass ich einen richtigen, anständigen Beruf ergreife. Thema 1. Und an dieser Stelle denke ich, habe ich zumindest vor, dass wir aktuelle Artikel aus der User Experience, aus der UX, also aus der aus der Design-Szene, aus der Informationsarchitektur-Szene, aus dieser ganzen Kreativwirtschaftsszene, da ist natürlich noch viel mehr dahinter als nur UX, Design, IA und so weiter, besprechen und uns eben anhand von drei Themen irgendwie entlanghangeln und ich hoffe, dass wir da eben auf interessante Gespräche irgendwie stoßen, dass wir gemeinsam einfach sehr interessante 30 Minuten füllen können. Irgendwann wird es dann Zeit für das Thema des Monats. Thema des Monats, stelle ich mir vor, könnte sowas sein wie Großraumbüros. Oder was ich noch geplant habe, ist Firmenblocks, ja, Kickoffs, Firmenfeiern, irgend sowas in der Art, wo ich dann jedes Mal, sagen wir viermal, falls wir, je nachdem wie oft wir überhaupt senden, viermal die Frage in die Runde stelle, einfach so ein bisschen Feedback abrufe und Geschichten der bei der jeweiligen Episode teilnehmenden mit Podcaster einsammeln. Und irgendwann ist dann die Sendung vorbei. Ich will es versuchen, weiß nicht. Auf jeden Fall will ich es gerne unter einer Stunde halten, unter 60 Minuten. Vielleicht 30 Minuten. 30 Minuten wird aber sehr knapp werden, das weiß ich jetzt schon. Vielleicht schaffen wir es so um die 40 Minuten Marke, mal sehen. Das war Abends in der Kreativwirtschaft, Folge AKW Alpha. Mit dabei waren Name 1, Name 2, Name 3. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an euch da draußen, meine Lieben, Zeitpunkt der Aufnahme wirklich nicht existierenden Zuhörer. Hoffentlich seid ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei. Wenn es hier wieder heißt, abends in der Kreativwirtschaft treffen sich. Wenn Sie mir noch einmal mit außerdienstlichen Gefühlen kommen, dann fliegen Sie auf der Stelle, trotz Personalmangel.